1. ICH sorin der rechten Hand desen, der auf dem Thron saß, ein Butterol, die sowohl auf der Innenseite als auch auf der Rückseite beschrieben und mit sieben Siegeln fest verschlossen war. 2. Zudem erblickt ICH einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme die Frage verkündet, wer überhaupt würdig sei, das Buch zu öffnen und sein Siegel zu brechen. 3. Es stellte sich jedoch heraus, dass niemand im Himmel, auf der Oder oder unter der Oder in der Lage war, das Buch zu öffnen oder auch nur einen Blick hinein zu werfen. 4. Daich niemanden finden konnte, der verwürdig befunden word, das Buch zu öffnen oder dessen Inhalt zu betrachten, begann ICH aus tiefer Bestürzung heftig zu weinen. 5. Einer der Ältesten forderte mich jedoch auf, mit dem Weinen aufzuhören, da der Lo aus dem Stamm Judah, der Nachkomme Davids, den Sieger Ungen haben das Buch öffnen kon. 6. Inmitten des Throns, umgeben von den Weihwiesen und den Ältesten, so ICH ein Lamm stehen, das spüren eine Schlachtung trug und sieben Horne so i sieben Augen besaß. 7. Das Lamm trat daraufhin entschlossen vor und nahm die Butterol aus der rechten Hand dessen entgegen, der auf dem Thron saß. 8. Als ist das Buch empfing, warfen sich die Weihwiesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, wobei jeder ein Harf und Goldin Schalen voller Weihrauch trug. 9. Sie sangen ein neues Lied und erklärten, dass das Lamm würdig sei, das Buch zu nehmen, das durch sein Blutmenschen aus allen Nationen für Gott freigekauft habe. 10. Durch Diocese Opfer hat es sie für unseren Gott zu einem Knightem und zu Priesten gemacht, die künftig ein Herrschaft über die Erde ausüben werden. 11. Warend ICH Susa, hort ICH die Stimmen unzahliger Engel, deren Anzahl in die Millionen ging und die den Thron soe die lebendigen Wiesen und Ältesten umringten. 12. Sie riefen mit lauter Stimme, das geschlachtet Lamm ist würdig, markt, Reichtum, Weisheit, Stork, Ehre, Herrlichkeit und Siegen zu empfangen. 13. Schließlich hort ICH, wie Jeds geschöpf im gesamten Universum gotten dem Lamm gemeinsam Siegen, Ehre, Herrlichkeit und Uige Herrschaft zu sprach. 14. Die Weihwiesen bestätigten dies Wort mit einem feierlichen Amen, woraufhin die Ältesten niederfielen, um ihr tief Anbetung zum Ausdruck zu bringen.